Abschnitt 37. Aus Auf Schneeschuhen durch Grönland, Band 2. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Auf Schneeschuhen durch Grönland, Band 2. Von Fridtjof Nansen, übersetzt von Mathilde Mann. Anhang. Das wissenschaftliche Ergebnis der Expedition. Luftdruck. Ehe ich diese kurze Zusammenfassung von den wissenschaftlichen Beobachtungen der Expedition abschließe, will ich noch die Luftdrucks- und Windverhältnisse im Innern erwähnen. Es scheint, als wenn über dem ganzen Innern durchgehend ein verhältnismäßig hoher Luftdruck liegt und als ob die Winde in der Nähe der Küste eine auffällige Neigung haben, vom Innern aus nach allen Richtungen dem Meere zuzustreben. Die Hochebene scheint die Bildung der barometrischen Maxima zu begünstigen und in der Regel wenig danach angetan zu sein, Luftdrucksminima oder Sturmzentren quer über das Land gehen zu lassen. Doch geben unsere Beobachtungen mehrere Beispiele davon, dass das Innere von den Luftdruckminima in der Baffinsbucht, der Davisstraße und der Dänemarksstraße beeinflusst werden kann. Wir hatten außerdem Gelegenheit zu beobachten, dass ein Luftdrucksminimum quer über dem Hochrücken gehen kann, indem ein Sturmzentrum am 8. September über uns hinweggeht. Vergleiche Kapitel 19. Dies muss, wie Professor Mohn mir mitgeteilt hat, ein sogenanntes sekundäres Luftdrucksminima gewesen sein, das sich von einem Hauptminimum abgelöst hat, welches sich einige Tage vorher über der Baffinsbucht befand. In den Tagen, als wir das Inlandseis verließen und auf das eisfreie Land an der Westküste hinabkamen, beobachteten wir einen vollständig föhnartigen, trockenen und warmen östlichen oder südöstlichen Wind. Dieser kam natürlich vom Inlandseise oder aus der über demselben liegenden oberen Luftschicht herab. Dass er aber ganz von der Ostküste her über das Eis gekommen sein sollte, ist nach dem bereits angeführten eine Unmöglichkeit. Es muss folglich ein feuchter Seewind gewesen sein, der als südwestlicher Wind weiter südwärts über das Inlandseis gekommen ist und der sich dann auf gewöhnliche Weise in einem Bogen über dasselbe hinbewegt hat und wieder als Wind von innen her aus den höheren Luftschichten zu uns gelangt oder über den Rand des Inlandseises hinabgesunken ist. Hierin liegt möglicherweise auch die Erklärung für viele der bekannten warmen östlichen Winde an der Westküste Grönlands. Der dänische Meteorolog Adam Paulsen hat schon nachgewiesen, wie unwahrscheinlich es ist, dass diese Winde quer über das Inlandseis kommen sollten, so wie man das früher angenommen hat, aber er schiebt die Ursache ihrer Entstehung auf die lokalen Küstengebirge. Darin hat er sicher auch größtenteils recht, und die Küstengebirge spielen in diesem Falle dieselbe Rolle wie in anderen Fällen das Inlandseis. Dies ist alles, was ich für den Augenblick über die wissenschaftliche Ausbeute unserer Expedition berichten zu können glaube. Wie man begreifen wird, ist noch viel in Grönland schneebedecktem Innern zu erforschen. Diese Expedition war die erste, die dies Innere durchquerte, und sie hat sozusagen nur eines ausgerichtet. Sie hat gezeigt, von einer wie großen wissenschaftlichen Bedeutung es ist, das Innere gründlich zu erforschen. Auf unserer Wanderung mussten wir das Hauptgewicht darauf legen, vorwärts zu kommen und unser Leben zu fristen. An wissenschaftlichen Untersuchungen konnten wir nur das ausführen, was sich mit einem eiligen Marsche vereinigen ließ. Kommende Expeditionen aber werden sich an der Hand der von uns gemachten Erfahrungen bequemer einrichten und richtiger zu Werke gehen können. Sie werden folglich eine wissenschaftliche Ausbeutung mit heimbringen können, gegen welche die unsere nur verschwindend ist. Möchten Sie nicht lange auf sich warten lassen. Ende von Abschnitt 37, gelesen von Jassi Dessau-Rosslau im März 2025. Ende von Auf Schneeschuhen durch Grönland, Band 2, von Fridtjof Nansen, übersetzt von Mathilde Mann.